Nachrichten. Es ist 6:03. Das Wetter. Heute und morgen werden wir von Tiefausläufern gestreift. Und das heißt im Klartext, es wird regnen. Nach einer feuchten Nacht bleibt die Niederschlagswahrscheinlichkeit auch am Tag über erhalten. Der Himmel ist heute vorwiegend bedeckt, bei Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad. Es weht ein kräftiger, manchmal böiger Wind aus Süd bis West. Und die weiteren Aussichten, es bleibt regnerisch. Guten Morgen, Deutschland. Beim Skat verlieh ich einen Grau mit vier, bin in der U-Bahn blinder Passagier. Ich schaue täglich Fernsehen wie verrückt, solange bis Kohl Kampf mich schlafen schickt. Ich mach mir Sorgen und ich bin nervös, bis endlich nachts dein Anruf mich erlöst. Bald ist es soweit, nur noch kurze Zeit. Himmel wie aus dem Prospekt. Zum Frühstück erst einmal zwei Gläser Sekt. Und auch die Katze merkt, dass was nicht stimmt, wenn in der Milch ein Löffel Honig schwimmt. Durch meine Bude fegt ein Wahnsinnssound. Ich bin heute einfach gut gelaunt. Bald ist es soweit, nur noch kurze Zeit. Ist es soweit? Heute kommst du, kommst du. Fragst du, wie es war? Ich sag ganz lässig, alles ganz normal. Du fragst mich leise, hast du mich vermisst? Und ohne Antwort hab ich dich geküsst. 13 Tage und Nächte denk ich nur noch an dich. So viele endlose Stunden für mich. 13 Mal warten und ein Tag ist so lang. Minuten nach sechs. Hier ist RTL Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofirowski. Falls Sie schon mal rausgeguckt haben sollten, dann wissen Sie, wie es aussieht. Wenn nicht, gucken Sie gar nicht erst raus. Es regnet und wahrscheinlich wird es den ganzen Tag über so bleiben. Wie nett, wie nett. Was können wir dagegen tun? Nur gute Musik spielen. Nach diesem Ding hier gibt es gleich Elton John und Easier to Walk Away. Du willst bestimmt kein Loser sein, dann mach dich endlich fit. Wirf endlich deinen Motor an und gib dir einen Tritt. Dreh deinen Lieblingssender auf und dann versuch dein Glück. Steig ins Auto ein mit dem rechten Bein, denn RTL fährt mit. Versprochen ist versprochen. 10 Minuten nach 6, hier ist erstens die Uhrzeit und zweitens Elton John. If it's Easier to walk away, Elton John war das. Es wäre vielleicht einfacher wegzulaufen, aber dann würden sie alles verpassen. Zum Beispiel den RTL Jackpot. Noch in dieser Stunde für sie die Chance, bis zu 100 Mark in bar zu gewinnen an Deutschlands einziger Slotmaschine im Radio. Noch in dieser Stunde warten sie es ab. Ist geil. And a time to every purpose under heaven.

See, all the night owls when they gather near the neon lights. They've been sleeping all day long, now they come alive. See, all the night owls when they gather dressed up through the night. They're out to party and they keep it going till the morning light. The sundown girls are posing cool, they're looking so divine. Trying to excite and mystify. Sharing juicy secrets about some men to hypnotize. Merrymaking sisters, flashing smiles that hold the sharp new summer night. Aktuell das Wetter. Um 6.30 Uhr heute und morgen werden wir von Tiefausläufern gestreift und das heißt im Klartext schlechtes Wetter. Nach einer feuchten Nacht wird es auch heute regnen den ganzen Tag über. Der Himmel ist heute vorwiegend bedeckt bei Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad. Es weht ein kräftiger, manchmal böiger Wind aus Süd bis West und die weiteren Aussichten. Es bleibt regnerisch und hier die Frühwerte. Luxemburg, Saarbrücken 9, Düsseldorf 12, Köln 10 und Trier 11 Grad und hier die Schlagzeilen. Haushaltsdebatte. Der Bundestag will den Kanzleramtsetat verabschieden. Zuvor ist eine Generalaussprache über die Politik der Regierung geplant. Unruhen. In Algerien sind 2 Demonstranten getötet und 14 verletzt worden. Sicherheitskräfte und Moslems lieferten sich in Sukarenz schwere Gefechte. Krisensitzung. Die Präsidenten der 6 jugoslawischen Teilrepubliken treffen sich. Sie beraten über die Zukunft des Vielvölkerstaates. Mehr dazu in den Themen um 7. Und das war er. 6 und 35 nach dieser Platte von Tom Jones, It's Not Unusual, gibt's wie gewohnt bei uns das Horoskop und sieht, glaube ich, nicht so gut aus heute. Warten wir es ab. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. 6:37 und ich habe es befürchtet, vor allem für die Widder ist wieder nichts. Die ganze Woche ist das schon schlecht. Das ist gemein. Das RTL Tageshoroskop, ein Service der astrologischen Wochenzeitung Astrowoche. 6:40, RTL, guten Morgen Deutschland, das war das Horoskop. Ich kann Ihnen eins prophezeien und das wird auch zutreffen. Wir spielen nach den nächsten beiden Platten den RTL Jackpot. Das heißt, für Sie zu Hause gibt es 100 Mark in bar, wenn Sie der 10. Anrufer bei uns sind heute Morgen. Bis zu 100 Mark in bar in Deutschlands einziger Slotmaschine im Radio. Let me stand down, but they're gonna lift the cover and Die Supremes und You Can't Hurry Love. Nein, du kannst Harry nicht lieb haben. So sieht es aus. Es ist 7:15. Sie können jetzt anrufen und 100 Mark in bar kassieren im RTL-Jackpot-Spielchen 00352-1331. Unsere Telefonnummer in Luxemburg. Wenn Sie der 10. Anrufer sind, dann geht's für Sie hier ran an die Slotmaschine und vielleicht haben Sie Glück und gewinnen 100 Mark Cash. Baby, gleich gibt's Kohle bei uns. Und guten Morgen Deutschland, es ist 7:50 und nach der Werbung spielen wir Jackpot. Motorenöl von Elf, voll synthetisch. Jetzt an allen Elf Tankstellen und vielen Kfz-Werkstätten. Elf, die Formel für Leistung. 7:50 RTL, guten Morgen Deutschland. Am Telefon ist die Ingrid Wieser aus Mandelbachtal. Guten Morgen Ingrid. Guten Morgen. Ja, Ihr Nachname klingt eher ein bisschen bargeldlos, Wieser. Aber... Ja, aber trotzdem spielen wir jetzt um Kohle, ne? Ja. Ingrid, Sie sind schon wach und frisch heute Morgen? Ja, schon seit 3:45. Oh, was machen Sie denn beruflich, Ingrid? Ich bin Hausfrau, aber mein Mann geht zur Frühschicht. Und dann stehen Sie immer mit auf? Ja. Das werde ich mal meiner Frau erzählen. Ja. Die bleibt nicht immer liegen, ja? Ja. Also das finde ich sehr fair, Ingrid. So machen Sie ihm das Frühstück und sowas. Genau. Okay. Ingrid, Sie kennen unser Jackpot-Spiel? Ja, ja. Okay. Ich gebe Ihnen Geldbeträge, wenn Sie sagen, irgendwann stopp. Ja. Alles klar, hier kommen die Beträge. 70 Mark. 64 Mark. 44 Mark. Stopp. Und jetzt gucken wir, was Sie bekommen von uns, Ingrid. Ja. 29 Mark. Ach, das auch noch. Es regnet den ganzen Tag, das Horoskop war schon schlecht und jetzt 29 Mark im Jackpot. Das heißt gar nicht. Was soll man machen, genau, Ingrid. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Und grüßen Sie Ihren Mann. Ja, danke. Tschüss, Ingrid, bis bald. Das waren die Themen am Morgen. Es ist 7:05. Das Wetter. Heute und morgen werden wir von Tiefausläufern gestreift. Das heißt im Klartext, es gibt schlechtes Wetter. Nach einer feuchten Nacht wird es auch heute regnen. Der Himmel ist heute vorwiegend bedeckt bei Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad. Es weht ein kräftiger, manchmal sogar ein böiger Wind aus Süd bis West. Und die weiteren Aussichten, es bleibt regnerisch. Guten Morgen, Deutschland. Yeah. Hey, das ist Los Lobos mit La Bamba. Es ist gleich 8:08. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen, Offi. Ich glaube, irgendeiner hat hier ein Rad an. Only war das. Es ist 7:11. Vergessen Sie Magnum, vergessen Sie James Bond und vergessen Sie vor allem Hercule Poirot. Es gibt nur einen wahren Jerry Cotlett. Und zwar nach dieser Platte von Hot Chocolate, Everyone's a Winner. Jerry Cotlett ist für uns auf dem Kirchentag. Au! Everyone's a winner. Hallo, Herr Kotletz. Ja, hallo, Herr Ofirowski. Ja, hier ist Jerry Kotletz, der geniale Detektiv aus Aachen. Heute melde ich mich aus Dortmund, wo ich exklusiv für RTL unterwegs bin, um mal zu gucken, wie es so läuft auf dem 24. Deutschen Evangelischen Kirchentag, der ja gestern begonnen hat. Ja, also von der Aachener zum Gewusel noch keinen gesehen, aber die laufen bestimmt hier rum, muss ich die Augen aufhalten. Also, ich hatte mir, Eck steht da hinten bei den christlichen Motorradfahren, ich muss untertauchen. Und denken Sie mal an mein Motto, du stehst am Kirchentag schon stundenlang jetzt in der Erbsensuppenschlange, der Rücken tut dir weh, da fällt die Bibel dir zu allem Übel auch noch auf die Füße. Doch halt, Prof. Jerry Kotlet, keine Bange, die Sache ist schon am Lösen. Ja, dann grüßen Sie mir die Hühner, bis neulich war. Oh, weia, das gibt wieder Ärger. Trotzdem vielen Dank, Jerry Kotlet, für den aktuellen Bericht vom Kirchentag. Und bis bald. Die besten Hits im Radio. Und Beat und I've been thinking about you. 20 nach 7 haben wir jetzt. Sie können jetzt wieder bei uns anrufen und sich Ihre Musik im Radio wünschen. 00352 1331. Unsere Telefonnummer vom RTL Wunschtelefon. Rufen Sie jetzt an, grüßen Sie Freunde und Bekannte oder wen auch immer und wünschen Sie sich Ihre Musik. Und vor allen Dingen hören Sie sich selbst im Radio. Wann hat man schon mal die Gelegenheit dazu? Jetzt 00352 1331. Unsere Telefonnummer hier in Luxemburg fürs Wunschtelefon. Rufen Sie jetzt an. Manchmal böiger Wind aus Süd bis West und die weiteren Aussichten. Es bleibt regnerisch. Und hier die Frühwerte: Luxemburg und Saarbrücken 9, Düsseldorf 12, Köln 10 und 11 Grad sind es in Trier mittlerweile. Und hier die Schlagzeilen: Haushaltsdebatte. Der Bundestag will den Etat für das Kanzleramt verabschieden. Zuvor ist eine Aussprache über die Politik der Regierung geplant. Krisensitzung. Die Präsidenten der 6 jugoslawischen Teilrepubliken treffen sich. Sie beraten über die Zukunft des Vielvölkerstaates. Hauptstadtfrage. In Bonn suchen Spitzenpolitiker aller Parteien nach einem Konsens. Zu dem Gespräch hat Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth eingeladen. Und gleich 38 RTL, guten Morgen, Deutschland. Vielleicht haben Sie das Debakel ja gestern im Fernsehen verfolgt. Das Europameisterschaftsqualifikationsspiel Wales gegen die Bundesrepublik. Es ist nicht gut ausgegangen. Sie wissen, Sie kennen das Ergebnis. 1:0 hat unsere Mannschaft verloren. In Cardiff ist immer noch der Benno. Guten Morgen, Benno. Ja, moin, Stefan. Also es sei ja nichts. We'll be right back. fass mich an. Lächel. Casey Dennis war das um 7:47 Uhr. Mehr von der Bestmusik gibt es nach der Werbung, und zwar Peter Maffay und So bist du. Not a trick, it's a Sony. 7:49 Uhr, gleich 7:50 Uhr. Hier ist RTL Guten Morgen Deutschland. Tja, darf ich mal stören? Eigentlich nicht. Also trotzdem, stell dir vor, da hat ein Fluggast in den USA während einem Flug eine Python gefunden, und zwar im Gepäckfach. 1,30 Meter soll das Viech lang gewesen sein. Die Crew hat die Schlange in den Beutel, in einen Beutel gepackt, und dann, sei doch mal, Mike, jetzt unterbrech mich doch nicht immer, und dann im Bordklo weiter befördert. Und aber das wollte ich doch gerade sagen. Die Fluggesellschaft nimmt an, dass ein Fluggast die Python vergessen hat, Offi. Ja, das kann gut sein. Wie? Ja, das ist Claudia. Das ist meine schlaue, intelligente Python. Meine Guten Morgen Deutschland-Python. Ich hätte jeden Morgen hier unterm Pult versteckt, und jetzt ist sie weg. Jetzt verstehe ich, warum deine Sendung bis letzte Woche noch ein bisschen Hirn hatte. Claudia! Was? Schneider? Ja? Raus. Und nimm deinen Frosch gleich mit hier. Du gibst alles, wenn du gibst. Du verlierst dich, wenn du liebst. Junges Mädchen, reife Frau und auch Kind, das bist du, du, nur du. Wenn mich deine Hand berührt und ich deine Wärme spür, was auch geschieht, es wird gut, so bist du, du, nur du. Und wenn ich geh, dann geht's nur ein Teil von mir, und gehst du, bleibt deine Wärme hier. Und wenn ich wein, dann weint nur ein Teil von mir, und der andere lacht mit dir. Du verlangst oft viel von mir, doch ich spür die Kraft in dir. Und weißt, du verlangst nie mehr, als du gibst. So bist du, du, nur du. Du sagst immer, was du denkst, und die Liebe, die du schenkst, ist so zärtlich und so gut und so tief, so wie du, du, nur du. Und wenn ich geh, dann geht nur ein Teil von mir, und gehst du, bleibt deine Wärme hier. Und wenn ich schlaf, dann schläft nur ein Teil von mir, und der andere träumt mit mir. Stirbst du, weint, dann weint nur ein Teil von mir. Und der andere lacht mit mir. Simon, gleich 55, hier ist RTL und guten Morgen, Deutschland. Oh, give me a weekend, give me a day. Don't like what I'm seeing, though I hear what you say. Think with a dagger and you'll die on your knees. Begging for mercy, singing please, Mr. Please. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go. Minuten nach acht mittlerweile. Hey Kleiner, magst du Comics? Ja klar! Möchtest du welche gewinnen? Na logisch! Dann musst du Guten Morgen Deutschland hören, denn in der dritten Stunde mit Stefan Ofirowski, da gibt es eine Comic Collection zu gewinnen, also viele, viele Comics auf einmal von Ehapa. Toll, irre! Und zwar nach den nächsten beiden Platten. Bis gleich, bleib dran. ist um 12 Minuten nach 8. Sind Guten Morgen Deutschland. Wir gewinnen mit RTL. Wir sind auf der Suche nach dem nächsten Gewinner unserer Ehapa Comic Collection. Erhältlich im Buchhandel für Sie oder hier bei RTL völlig kostenlos, wenn Sie mitmachen und mitspielen. 00352 13 31, unsere Telefonnummer in Luxemburg. Wir spielen Sekt oder Seltes, das Spiel mit den vier ominösen Umschlägen. Wenn Sie ein wenig Glück haben, kommt die Ehapa Comic Collection zu Ihnen ins Haus. Rufen Sie jetzt an. Sekt oder Seltas steht auf dem Programm von Guten Morgen Deutschland um 7:45. Es geht um 8 tolle Comics nach dieser Werbung. Und ärztliche Kunst helfen, dass auch das Alter lebenswert bleibt. Das ist für mich Pharmafortschritt, der lebensnotwendig ist. Pharmafortschritt ist Fortschritt für die Menschen. 17 Minuten nach 8. Prado gibt's, den Band 3, der tägliche Wahn heißt das. Leonardo Band 4, Geniestunden. Dann gibt's McCoy Band 16, El Conquistador. Und dann gibt es einen neuen Band, eine neue Serie heißt Lisa. Und dann gibt's Seeerlebnisse, Band 3 von Solange. Dann Dschungelfieber, Band 4, Weltraumträume, Storm gibt es in Band 19. Der Rote Prinz und Lieutenant Blueberry ist der 10. Band. General Gelbhaar, das ist die Comic Collection von Ehapa, neu im Juni. Jetzt erhältlich in ihrem Buchhandel oder für die Gabriele Landau die Chance, sie direkt mit nach Hause zu nehmen, ohne irgendetwas zu bezahlen. Guten Morgen, Gabriele. Ja, guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Ach ja, wenn ich so aus dem Fenster gucke, nicht so gut. Nee, also das Wetter können wir vergessen heute, da sind wir uns einig, ne? Kann man vergessen, ja. Ja, es wird weiter regnen, ich hatte es vorhin schon gesagt. Also das zu dem Thema, Gabriele. Ja. Jetzt kommen wir mal hoffentlich zu was Erfreulicherem, nämlich zu unserem Sekt- oder Seltas-Spielchen. Sie wissen, wie es funktioniert? Mhm. Also 4 Umschläge habe ich vor mir liegen. In dem einen ist die Ehapa Comic Collection, in dem anderen ein kleiner Preis. Dann haben wir noch einen Joker und eine Niete. Und jetzt brauche ich von Ihnen die erste Zahl, Gabriele. Die 2. Umschlag 2. Mal schauen, was da drin steckt. Da steht Ehapa Comic Collection. Super! Hey. Volltreffer direkt beim ersten Mal, haben wir den Regen wieder ein bisschen wettgemacht, Gabriele, ne? Ja, damit kann man sagen. Die Comic Collection ist unterwegs. Ich wünsche viel Vergnügen damit. Mhm, danke. Und bedanke mich fürs Mitmachen, Gabriele. Okay. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. You've been with him. Chains der Unadonna um 8:23. Die Comic Collection ist weg, aber schon wartet der nächste Preis in Lifestyle an Monopoly Magnetics oder einem Schnipselspiel um 16:40. Ein Weltempfänger. Aktuell das Wetter. Um 8.30 Uhr, Petrus hat dicht gemacht, zumindest den Himmel. Es ist stark bewölkt bis bedeckt und es wird, wie schon in der vergangenen Nacht, regnen. Die Höchstwerte klettern heute nur bis 17 Grad und es weht ein auffrischender Wind aus Süd. In der kommenden Nacht kühlt es sich dann ab auf 5 Grad. Regen ist möglich. Erst morgen soll es dann etwas trockener werden und die weiteren Aussichten erneut Regen, kühl und windig. Und hier die Frühwerte: Luxemburg und Saarbrücken 9, Düsseldorf 12, Köln 10 und Trier 11 Grad. Und jetzt die Schlagzeilen. Haushaltsdebatte. Der Bundestag will den Etat für das Kanzleramt verabschieden. Auf dem Programm steht auch eine Aussprache über die Regierungspolitik. Krisensitzung. Die Präsidenten der 6 jugoslawischen Teilrepubliken treffen sich. Sie sprechen über die Zukunft des Vielvölkerstaates. Frühjahrstagung. Die NATO-Außenminister beraten die künftige Strategie des Bündnisses. Sie wollen enger mit den mittel- und osteuropäischen Staaten zusammenarbeiten. Mehr dazu in den Nachrichten um 9 und nun das Reisewetter. Da fangen wir an mit Kopenhagen. Es ist trocken und 13 Grad. London bedeckt und regnerisch. 15 Grad. Paris bedeckt und Tropfen. Tropfen, es regnet, soll es wahrscheinlich heißen. 16 Grad. Lissabon bewölkt, 21. Madrid bewölkt, 23. Mallorca bewölkt, 23. Tunis trocken und 30 Grad. Highscore heute. Rom bewölkt, 24 Grad. Und Athen? Ach so, es ist deutsch, nicht englisch. Athen trocken und 28 Grad. Der aktuelle Reise 90 für nur 1.875 Mark pro Person. Das war das RTL Reisewetter. Ein Service von Neckermann Fernreisen. mach mal die Tür auf, es hat geklingelt. Ehrlich du? Ja. Ich geh mal nachgucken. Und gleich 36, langsam wird es Zeit, zur Arbeit zu gehen. Die RTL Bürocheck. Wind and Fire und Fantasy um 20:09 RTL. Guten Morgen, Deutschland. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ein Zitat aus einer Werbung. Aber wie ist sie wirklich zu sehen? War sie gestern Abend zum ersten Mal im Fernsehen? Ich rede von der Hanseatin Melina Brun. Zu hören ist sie eigentlich täglich im Werbefernsehen. Die ausgebildete Opernsängerin gibt ihre Stimme her für Margarine, Eis- oder Saftwerbung. Doch sie hat mit Sicherheit mehr vor. Guten Morgen, Frau Brun. Guten Morgen. Ja, gestern Abend war Premiere in der Sendung Hut ab. Fernsehpremiere für Sie, nehme ich an. Ja, wunderbar. Es war ganz toll. Wow. Ja, hat Spaß gemacht? Ja, natürlich. Also nicht nervös gewesen vorher? Ach doch, ein bisschen schon, natürlich. Ist immer so, nicht? Wenn man gar nicht weiß, was vor einem ist, steht sozusagen. Ja, aber ich glaube, es ist ganz gut angekommen gestern. Ja, ich glaube schon. Sie haben 5 Jahre Operngesang und Jazz studiert. Wie kommt man dann zur Werbung? Wie macht man das? Naja, ich war ja die ganze Zeit in New York und in Boston. Und dann bin ich nach Hamburg zurückgekommen, weil ich dachte, Mensch, vielleicht hat man hier eine Chance. Man gibt mir hier eher eine Chance als in New York, weil der Wettkampf da drüben natürlich wahnsinnig hoch ist. Und dann bin ich nach Hamburg gekommen und habe mich sofort bei einer Werbeagentur beworben, habe so eine Demokassette hingeschickt und gesagt, Mensch, ich spreche doch amerikanisch, vielleicht könnt ihr mich mal gebrauchen. Naja, und dann haben sie gesagt, ja, wir melden uns, wenn wir dich brauchen. Und dann, bumm, nach ein paar Wochen riefen sie mich an und meinten, ja, Mädel, willst du nicht mal für Margarine arbeiten? Also, das war eigentlich schon dann eher gezielt, die Ansprache, die Werbung, ne? Oder möchten Sie auch mal in die Oper zurück irgendwann? Nein, mein Traum ist natürlich, eine Platte zu machen. Weil ich liebe es, auch Popmusik zu singen. Und Oper eigentlich war nur, um meine Stimme sehr gut auszubilden. Ja. Damit man die Kraft bekommt von unten und nicht einfach nur aus dem Hals zu singen. Dass das gelungen ist, hat man gestern gehört. Gibt es schon Angebote mittlerweile? Ja, also gestern, weil ich in der Bild-Zeitung war auch, da haben viele Leute angerufen und mehrere, Pressen und Produzenten auch aus der Branche. Und ich hoffe natürlich, jetzt ist es noch ziemlich früh, aber ich hoffe, dass heute die Telefone klingeln werden. Also es ist natürlich eine traumhafte Geschichte normalerweise, wenn die Produzenten sich von alleine melden und man kann sich dann nachher was aussuchen. Ne? Oh, das wäre natürlich mein Traum. Mal gucken. Was wäre denn so die Hauptrichtung, also Popmusik schon? Ja doch, eigentlich die Singles sind ja heutzutage, dass man die Teenies und auch die älteren Leute genauso, die mögen ja gerne tanzen, schätze ich mal so. Und ich selber tanze unheimlich gerne. Vielleicht hat man das auch in der Sendung gesehen. Und deswegen hoffe ich, dass meine Singles erstmal in die Pop-Richtung gehen, so Dancefloor. Und dann, dass die LP auch ein wenig Jazz mit hineinbezieht oder auch Blues und Rock. Also ich bin eigentlich so ziemlich vielseitig. Und mal gucken. Kommt darauf an, was die Leute erlauben. Schauen wir mal. Ich denke, das wird funktionieren. Also ich wünsche viel Glück dabei. Ja, danke. Und bis bald. Ja, vielen Tschüss, Dank, Frau. Okay? Tschüss. Tschüssi. Open the door and come in. I'm so glad to see you, my friend. Don't know how long it has been. Having those feelings again. And now I see that you're so happy. To be friends. Telefon, das ein Mobiltelefon ist. Von Nokia aus Finnland. Schafft Verbindung von Mensch zu Mensch. 10 vor 9. Sätze, die Sie niemals hören werden. Nur in Guten Morgen Deutschland. Heute. Hallo Chef, unser neuer riesiger Verkaufserfolg liegt nicht an mir. Das war mein Assistent. Video killed the radio star. Das finden wir gemein. Es ist 8 Uhr und gleich 54. Das war's von RTL Guten Morgen Deutschland. Bedanke mich fürs Zuhören. Morgen können wir uns wieder hören, wenn Sie Lust haben. Es geht jetzt weiter mit dem Jochen und einem Tag wie kein anderer. In die Schweiz, ab nach Basel. Also, viel Vergnügen und vor allen Dingen viel Glück bei einem Tag wie kein anderer. Tschüss, bis morgen. Die Stadt liegt da in ihrem nackten Licht. Die Nacht spuckt ihre Jäger aus. Desperados schauen hinter mir her, kalte Blicke unter die Haut. Il mio corpo esalta la femminilità, preziosa complicità. È una luce nel buio, i nostri torpedos si fermano qua. E pare set. Zona fire. Am Tabu. Wir küssen die Nacht. Nur die